Anlässlich des 22. Todestages von Präsidentin Kim Il-sung brachten die russischen Massenmedien Sonderbeiträge. Die Zeitung Rio Panorama brachte mit dem Sonnenporträt und den Fotos von Kim Il-sung und die Zeitung Komsomolskaja Pravda und die Internetzeitung der Region Khabarovsk Zebridewe mit seinem Sonnenporträt die Beiträge über seine Verdienste und die Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der ganzen Welt. Die Internetnachrichtenagentur IDOPDW und die Internet-Homepages irkutsk-blogspot.ru und Amur Press veröffentlichten die Sonderbeiträge über den Präsidenten Kim Il-sung.